Die Zweigstelle Chile der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea veröffentlichte auf ihrer Internet-Homepage zum 53. Jahrestag des Arbeitsbeginns von Genossen Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas den Abriss über seine revolutionäre Tätigkeit.